haben diese Gaben den Menschen gebührt, diese übernatürlichen und außernatürlichen Gaben. Diese Gaben haben den Menschen absolut nicht gebührt, weil nicht geschuldet, sondern waren durchaus freiwillig und übernatürlich. Wie Gott hat sie den Menschen aus freien Stücken geschenkt und auf übernatürliche Weise. Gott konnte sie deshalb, nachdem Adam dem göttlichen Gebot ungehorsam gewesen war, ohne Ungerechtigkeit dem Adam und seiner ganzen Nachkommenschaft wieder nehmen. Ja. Heilige Paulus drückt es eben so aus, um zu zeigen, dass der liebe Gott hier nicht ungerecht ist, sondern sagt, in Adam haben wir alle gesündigt. Das muss man sich überlegen, wenn Sie es richtig verstehen, aber so ist es eben. Ja. Liebe Gott, Sie sind ungerecht, weil ja zur Urahn gesündigt hat, deswegen sind diese wunderbaren Dinge ja auch für uns flöten gegangen, sind uns nicht mehr geschenkt worden, schon. Aber können Sie rückgängig machen und vor allem, was es heißt, wenn wir an der Stelle Adams gewesen wären, hätten wir es genauso gemacht. Sie können einbilden, dass er es besser gemacht hätte. In Adam haben wir alle gesündigt.